Auf der Ebene der Kontinente und der ganzen Welt dürften die Auswirkungen menschlichen Tuns auf tropische Wälder und die Systeme der Erde mit der Entstehung der Landwirtschaft begonnen haben. In Kapitel 7 war davon die Rede, dass mehrere besonders beliebte domestizierte Pflanzen und Tiere ihren Ursprung in den Tropen haben. Einige davon gelten als älteste archäologisch belegte Beispiele für die Kultivierung von Pflanzen. Wie wir gleichzeitig erfahren haben, konnte auch die Einführung landwirtschaftlicher Methoden von Gebieten außerhalb der Tropen nachhaltige Auswirkungen auf die Umwelt haben. Ein solcher Fall steht sogar in Verbindung mit möglicherweise global erkennbaren vorindustriellen Treibhausgasemissionen. Wenn wir an Methan denken, fällt uns in der Regel die Verdauung von Kühen ein, der Reis aber wahrscheinlich weniger. Wo aber Reis auf unter Wasser stehenden Feldern wächst, kann Sauerstoff nicht mehr in den Boden eindringen, sodass dort ein Nährboden für methanproduzierende Bakterien entsteht. Als erster Wissenschaftler äußerte William Rudiman die Vermutung, der Beginn des Anthropozäns falle mit der Entstehung der Landwirtschaft vor rund 8000 Jahren zusammen. Gleichzeitig äußerte er den Verdacht, die Methanemissionen durch den prähistorischen Reisanbau in Asien könnten in Verbindung mit den CO2-Emissionen durch die um sich greifende Rodung von Wäldern zur Schaffung landwirtschaftlicher Flächen in Eurasien einen so großen Treibhauseffekt verursacht haben, dass ein weiterer Eiszeitzyklus ausblieb. Andere Wissenschaftler brachten die Verbreitung von Wiederkäuern im mittleren und südlichen Afrika, den indischen Monsunregionen und Zentralchina sowie die immer größeren Nassreisfelder und Wasserbüffel in Südostasien mit den beträchtlichen Methanemissionen der Zeit vor 6000 bis 3000 Jahren in Verbindung. Solche Modelle enthalten bisher keine detaillierten Schätzungen darüber, welche CO2-Emissionen entstanden sein könnten, weil Wälder in prähistorischer Zeit in den gesamten Tropen infolge einheimischer oder von außen eingeführter landwirtschaftlicher Neuerungen abgeholzt wurden. Einen genauen, unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Tätigkeit der Menschen und den weltweiten atmosphärischen Verhältnissen herzustellen, ist nach wie vor schwierig. Und noch schwieriger ist eine Rekonstruktion der dadurch entstandenen klimatischen Wechselwirkungen. Dennoch zeigen solche Beispiele, wie die landwirtschaftliche Tätigkeit in den tropischen Regionen schon in prähistorischer Zeit auf die Systeme unseres Planeten eingewirkt haben dürfte. Der Einfluss früherer tropischer Lebensmittelproduzenten auf die regionale Bio- oder Geosphäre ist ein wenig einfacher zu erkennen als die Auswirkungen im globalen Maßstab. Das gilt insbesondere für die Ökosysteme auf Inseln. Ein einschlägiges Beispiel ist die Einführung domestizierter Schweine und der pazifischen Ratte während der Ausbreitung der Menschen in Mikronesien und Polynesien. Die Folgen waren eine erkennbare Bodenerosion und das massenhafte Aussterben von Tausenden von Vogelarten. Siehe Kapitel 8. Auf Guam, einer anderen Pazifikinsel, kam es nach den Erkenntnissen von Wissenschaftlern nach Einführung der Brandrodung zu einer vollständigen Umgestaltung der Umwelt. Wald verwandelte sich in Savanne. Derartige Veränderungen spielten sich aber nicht nur auf Inseln ab. Im Amazonasbecken kam es durch den Anbau der vor Ort domestizierten Pflanzen nicht nur wegen der neu angelegten erhöhten Felder zu beträchtlichen Veränderungen der Landschaft, sondern die aktive Selektion und Begünstigung wirtschaftlich nützlicher Arten durch frühere menschliche Gesellschaften prägt auch bis heute die genetischen Eigenschaften und die Verteilung der Bäume im Regenwald dieser gewaltigen Region.